Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 15. In der Nähe wird ein Tisch umgeworfen. Tassen und Gläser fallen zu Boden. Und Dagny stößt einen kleinen Schrei aus. Sie packt auch Martha nervös am Arm. Hinterher lachte sie selbst darüber und bat um Entschuldigung, während ihr Gesicht vor Aufregung rot wurde. Sie war höchst erregt und stieß ein kurzes Lachen aus. Ihre Augen funkelten. Sie hatte ihren Mantel an, war zum Heimgehen bereit und wartete nur auf den Adjunkten, der sie wie gewöhnlich nach Hause begleiten sollte. Der Adjunkt aber, der noch mit dem Bevollmächtigten zusammensaß und seit über einer Stunde nicht mehr aufgestanden war, war schon ziemlich betrunken. »Herr Nagel wird dich sicher begleiten, Dagny«, sagte Fräulein Andresen. Dagny brach in Gelächter aus. Erstaunt sah Fräulein Andresen sie an. »Nein«, entgegnete Dagny. »Mit Herrn Nagel wage ich nicht mehr allein zu gehen. Er ist so voller Einfälle. Er hat, unter uns gesagt, mich sogar einmal um ein Stelldichein gebeten. Wahrhaftig, unter einem Baum, sagte er, einer großen Espe. Nein, Herr Nagel ist mir zu unberechenbar. Verlangte er doch vorhin tatsächlich ein paar Hemden von mir, die mein Bräutigam einmal Gröger versprochen haben soll. Und Gröger selbst weiß von der ganzen Sache überhaupt nichts. Nicht wahr, Gröger?« Sie erhob sich schnell, lachend, und ging zum Adjunkten hin, mit dem sie ein paar Worte wechselte. Sie wollte ihn offenbar doch zum Mitgehen bewegen. Minute war sehr unruhig geworden. Er versuchte etwas zu sagen, sich zu erklären, verwickelte sich aber und gab es auf. Mit ängstlichen Blicken sah er von einem zum anderen. Selbst Martha war erstaunt und furchtsam. Nagel sprach mit ihr, flüsterte ihr einige beruhigende Worte zu und begann dann die Gläser zu füllen. Fräulein Andresen fing sofort an, über den Basar zu sprechen. Welch eine Menschenmenge, trotz des Regenwetters. Sie würden viel Geld verdienen. Die Ausgaben seien nicht so sehr groß. »Wer war die schöne Dame, die Harfe spielte?«, fragte Nagel. »Die mit dem beiden Mund und dem Silberpfeil im Haar.« »Das war eine fremde Dame. Die ist nur zu Besuch in der Stadt.« »War sie so schön?« »Ja, er fand sie schön.« Und er stellte noch mehrere Fragen über diese Dame, obwohl alle sehen konnten, dass seine Gedanken an anderen Orten weilten. Worüber sann er nach? Weshalb hatte er plötzlich diese vergrämte Falte auf der Stirn bekommen? Langsam drehte er sein Glas. Dagny kam jetzt wieder zurück. Während sie hinter Fräulein Andresens Stuhl steht und ihre Handschuhe zuknöpft, sagt sie mit ihrer klaren, herrlichen Stimme: »Aber was meinten Sie eigentlich damit, als Sie mich zu dem Stelldichein baten, Herr Nagel? Was war Ihre Absicht? Sagen Sie mir das jetzt.« »Nein, aber Dagny«, flüsterte Fräulein Andresen und steht auf. Auch Minute erhebt sich. Alle sind sehr peinlich berührt. Nagel sah auf. Sein Gesicht verriet nicht viel Erregung, aber alle bemerkten, dass er sein Glas losließ und die Hände ein paar Mal rang und dass er heftig atmete. Was würde er tun? Was bedeutete es, dass er lächelte und gleich darauf wieder ernst wurde? Zu aller Verwunderung antwortete er mit ruhiger Stimme. »Warum ich Sie zu diesem Stelldichein bat?« »Fräulein Kieland, ist es Ihnen nicht lieber, wenn ich Ihnen diese Erklärung erspare? Ich habe Ihnen schon früher so viele Unannehmlichkeiten bereitet. Ich bereue es, und ich würde alles Mögliche tun, um es ungeschehen zu machen. Warum ich Sie aber damals um ein Stelldichein bat, das wissen Sie sicher. Das habe ich nicht verheimlicht, obwohl ich es hätte tun sollen. Mehr kann ich nicht sagen.« Er hielt inne. Auch sie sagte nichts mehr. Gewiss hatte sie eine andere Antwort erwartet. Endlich kam auch der Adjunkt zur rechten Zeit, um diesen peinlichen Auftritt abzubrechen. Er war sehr erhitzt und stand nicht ganz sicher auf den Beinen. Dagny nahm seinen Arm und ging zur Tür hinaus. Von jetzt ab wurden die Zurückbleibenden der kleinen Gesellschaft viel lebhafter, alle atmeten leichter. Martha lachte und freute sich über jede Kleinigkeit und klatschte in die Hände. Manchmal, wenn sie allzu oft lachen musste, wurde sie rot und hielt inne, während sie zu den anderen hinsah, ob sie es bemerkt hätten. Diese reizende Verwirrung, die sich mehrmals wiederholte, versetzte Nagel in Entzücken und ließ ihn viele Streiche begehen, nur um sie in Atem zu halten. Frau Stenersen hatte sich angeschlossen. Sie behauptete, sie wolle sich nicht von der Stelle rühren, ehe nicht alles vorbei sei. Es käme noch eine Nummer, das Auftreten von zwei Turnern, das sie noch sehen wolle. Nein, sie pflege immer bis zu allerletzt auszuhalten. Die Nacht sei so lang, sie würde immer so traurig, wenn sie heimkäme und dann wieder allein sei. Ob sie nicht alle zusammen hineingehen und sich die beiden Turner ansehen sollten? Und sie gingen alle in den Saal. Während sie dort sitzen, kommt ein großer, bärtiger Mann den Mittelgang herunter. Er trägt einen Geigenkasten in der Hand. Es war der Organist. Er hatte seine Nummer hinter sich und war im Begriff, heimzugehen. Er bleibt stehen, grüßt und beginnt sofort mit Nagel wegen der Geige zu sprechen. Minute war wirklich bei ihm gewesen und hatte sie kaufen wollen. Aber das war unmöglich. Es handelte sich um ein Erbstück. Für den Organisten war sie wie ein kleiner Mensch, so lieb war sie ihm. Es stand auch sein Name drauf. Man könne sehen, dass es keine gewöhnliche Geige sei. Und vorsichtig öffnet er den Kasten. Da liegt das dunkelbraune Instrument, in hellrote Seide eingepackt, mit Watte über den Seiten. Nicht wahr, sie sieht gut aus. Und die drei Buchstaben ganz oben am Griffbrett, die bedeuten Gustav Adolf Christensen. So etwas zu verkaufen wäre doch eine Sünde. Eine andere Sache wäre es, wenn es sich nur darum handelte, sie einen Augenblick zu versuchen, ein paar Striche darauf zu tun. Nein, Nagel wollte sie nicht versuchen. Aber der Organist hatte das Instrument nun doch schon aus dem Kasten genommen, und während die beiden Turner ihre letzten Sprünge machten und das Publikum rings im Saal klatschte, sprach er immer noch über diese bemerkenswerte Geige, die sich seit 3 Generationen in seiner Familie vererbt habe. Sie ist leicht wie eine Feder, fühlen Sie selbst, Sie dürfen sie gerne in die Hand nehmen. Und auch Nagel fand, dass sie leicht sei wie eine Feder. Da er aber nun einmal die Geige in die Hände genommen hat, wendet er sie hin und her und zupft an den Saiten. Er nimmt eine halbe Kennermine an und sagt, eine Mittenwalder, wie ich sehe. Aber das war nicht schwer zu erkennen, da es in der Geige auf einem Zettel stand. Als die Turner fort waren und niemand mehr klatschte, steht auch er auf. Er sagt nichts, kein Wort, sondern streckt die Hand nach dem Bogen aus. Im nächsten Augenblick, während alle im Begriff sind, sich von ihren Plätzen zu erheben und den Saal zu verlassen, während Lärm und lautes Sprechen herrscht, beginnt er plötzlich zu spielen. Und nach wird es überall still. Dieses kleine, breitschultrige Mannsbild in einem schreiend gelben Anzug mitten im Saal versetzte alle in Erstaunen. Alles sah fast mystisch aus, sein plötzliches Auftreten außerhalb des Programms und mitten im Saal, wo es ziemlich dunkel war, sein auffallendes Äußeres, diese wilde Fingerfertigkeit, die alle Menschen verwirrte und die Vorstellung von einem Zauberer in ihnen wachrief. Er spielte mehrere Minuten lang, und die Leute saßen unbeweglich auf ihren Plätzen. Er stand ganz still, nur sein Arm bewegte sich, und den Kopf hielt er beständig auf die Seite geneigt. Da er so unvermutet aufgetaucht war und sogar die Veranstalter des Basars überrumpelt hatte, nahm er auch die schlichten Stadtkinder und Bauern im Sturm. Sie konnten es nicht fassen. In ihren Augen wurde das Spiel viel besser, als es war, obwohl er mit schonungsloser Heftigkeit spielte. Nach 4-5 Minuten machte er plötzlich ein paar scheußliche Striche. Ein Heulen, ein Jammerlaut erklang, so unmöglich, so empörend, dass niemand mehr wusste, wo das hinführen sollte. 3-4 Striche machte er in dieser Art und hörte plötzlich auf. Er nahm die Geige vom Kinn herunter und stand still. Eine ganze Minute verging, ehe sich die Leute sammelten. Endlich begannen sie wild und anhaltend zu klatschen. Man stieg auf die Stühle und rief Bravo. Der Organist nahm mit einer tiefen Verbeugung seine Geige in Empfang, fühlte sie an und legte sie vorsichtig nieder. Dann ergriff er Nagels Hand und dankte ihm viele Male. Alles war Lärm und Brausen. Dr. Stenesen kam außer Atem dazu, packte Nagel beim Arm und brach los. Aber Herrgott nochmal, Mensch, Sie spielen ja doch. Fräulein Andresen, die ihm am nächsten saß, sah ihn mit der größten Verwunderung an und sagte, Sie erzählten doch, dass Sie nicht spielen könnten. Das kann ich auch nicht, antwortete er, nicht viel. Es ist nicht der Rede wert. Wenn Sie wüssten, wie falsch es war, wie wenig echt. Aber nicht wahr, es sah ungeheuer echt aus. Ja, man muss die Welt verblüffen. Man darf sich nicht genieren. Wollen wir nicht wieder zu unseren Gläsern gehen? Möchten Sie so gut sein, Fräulein Gude zu bitten, mitzukommen? Und sie gingen wieder in das Nebenzimmer. Alle Leute waren noch mit diesem geheimnisvollen Menschen beschäftigt. Selbst der Bevollmächtigte Reinhard blieb im Vorbeigehen einen Augenblick stehen und sagte zu ihm: »Sie waren so freundlich, mich neulich zu dem Junggesellenabend einzuladen. Vielen Dank. Ich konnte nicht kommen. Ich hatte zu tun. Aber ich danke Ihnen vielmals. Es war sehr liebenswürdig von Ihnen.« »Aber warum machten Sie denn diese entsetzlichen Striche am Schluss?«, fragte Fräulein Andresen. »Das weiß ich nicht«, antwortete Nagel. »Aber das war nun mal so. Ich wollte dem Teufel auf den Schwanz treten.« Dr. Stenesen kam wieder und machte ihm abermals ein Kompliment, und abermals antwortete Nagel, sein Spiel sei Komödie und Humbug, sei voll gewöhnlicher Effekte gewesen. Man sollte nur wissen, wie wenig gut es gewesen sei. Die Doppelgriffe waren falsch, er hörte es selbst, konnte es aber nicht besser. Er sei so lang aus der Übung. Immer mehr Neugierige kamen und setzten sich in die Nähe des Tisches. Sie blieben bis zur letzten Minute, alle anderen strömten hinaus. Im Saal begann man schon, die Lichter zu löschen, als sie sich endlich erhoben. Es war 2:30 Uhr. Nagel beugte sich zu Martha hinüber und flüsterte: »Nicht wahr, ich darf Sie doch heimbegleiten. Ich möchte Ihnen etwas sagen.« Rasch bezahlte er seine Rechnung, sagte Fräulein Andresen gute Nacht und folgte Martha. Sie hatte keinen Umhang, nur einen Regenschirm, den sie zu verstecken suchte, weil er so durchlöchert war. Als sie zur Tür hinausgingen, bemerkte Nagel, dass Minute ihm mit einem langen, schmerzlichen Blick nachsah. Sein Gesicht war ungewöhnlich schief. Sie gingen geradeaus zu Marthas Wohnung. Nagel spähte umher, konnte aber niemand entdecken. Er sagte: »Wenn Sie es wagten, mich für eine kleine Weile einzulassen, wäre ich Ihnen sehr dankbar.« Sie zögerte. »Es ist so spät«, antwortete sie. »Sie wissen, dass ich Ihnen versprochen habe, Ihnen niemals und in keiner Weise Verdruss zu machen. Ich muss mit Ihnen reden.« Sie schloss auf. Als sie eingetreten waren, zündete sie Licht an, während er wieder das Fenster verhängte. Er schwieg, bis sie fertig war, dann sagte er: »Haben Sie sich nun heute Abend ein wenig unterhalten?« »Ja, danke«, sagte sie. »Na, darüber wollte ich ja auch nicht mit Ihnen sprechen. Kommen Sie und setzen Sie sich etwas näher zu mir. Sie dürfen wirklich keine Angst vor mir haben. Wollen Sie mir das versprechen?« »Gut, geben Sie mir die Hand darauf.« Sie reichte ihm ihre Hand und er behielt sie in der seinen. »Und Sie glauben auch nicht, dass ich lüge, dass ich Sie anlügen will, nicht wahr?« »Nein.« »Aber wie viel glauben Sie mir? Ich meine, wie weit können Sie mir glauben? Die Sache ist nämlich ein wenig schwierig. Glauben Sie mir zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, dass ich Sie wirklich lieb habe? Denn das müssen Sie selbst gemerkt haben. Aber wenn ich jetzt noch weiter ginge, ich meine, verstehen Sie, ich möchte Sie ganz einfach bitten, meine Frau zu werden. Ja, meine Frau, jetzt habe ich es gesagt, nicht nur meine Liebste, sondern meine Frau. Nein, nein, lassen Sie mir Ihre Hand. Ich will mich ja noch viel besser erklären. Ich bin 29 Jahre alt, bin über den flatternden Leichtsinn hinaus. Sie sind vielleicht 5, 6 Jahre älter. Das hat nichts zu... »Ich bin 12 Jahre älter«, sagte sie. 12 Jahre älter«, ruft er aus, entzückt darüber, dass sie auf seine Worte eingeht, dass sie doch nicht ganz den Kopf verliert. »Also, 12 Jahre älter, das ist ja ausgezeichnet. Das ist einfach herrlich. Ja, und glauben Sie, 12 Jahre seien irgendein Hindernis?« »Ich habe seit vielen Tagen daran gedacht und nachts deshalb nicht schlafen können. Ihre Augen sind so sonderbar. Sie haben mich, seit ich sie zum ersten Mal sah, angezogen. Ein paar Augen können mich bis an das Ende der Welt ziehen. Erinnern Sie sich noch, wie Sie einmal mitten hier im Zimmer standen und mich ansahen, als ich draußen vorbeiging? Sie wandten den Kopf nicht nach mir. Sie folgten mir nur mit den Augen. Ich werde das niemals vergessen. Als ich sie aber einmal traf und mit ihnen sprach, wurde ich von ihrem Lächeln gerührt. Ich wüsste nicht, dass ich jemals einen Menschen so herzlich warm lachen gehört hätte wie sie. Aber das wissen sie selbst nicht. Und das ist ja ebenso wunderbar schön, dass sie selbst es nicht wissen. Ach, wenn sie nur nicht so auf dem Sprung säßen. Ich meine, nicht so bereit wären, aufzustehen und wegzugehen. Dann würde ich gleich besser reden können. Bitte lassen Sie mich wieder Ihre Hand halten. Dann werde ich sicher klarer sprechen. So, danke. Sie verstehen, ich will von Ihnen wirklich nichts anderes erreichen, als ich gesagt habe. Ich sitze nicht mit Hintergedanken hier. Und was verblüfft Sie denn so an meinen Worten? Sie können es nicht fassen, dass mir dieser verrückte Gedanke gekommen ist, nicht wahr? Ja. Nein, mein Gott, lassen Sie es nun sein. Aber so hören Sie doch, ich verdiene nicht, dass Sie mir immer noch Falschheit zutrauen. Nein, sagte Martha, ich traue Ihnen gar nichts Böses zu. Aber es ist doch unmöglich. Warum ist es unmöglich? Sind Sie an einen anderen gebunden? Nein, nein, wirklich nicht. Denn wenn Sie an einen anderen gebunden wären, sagen wir, um nur einen Namen zu nennen, zum Beispiel an Minute, nein, ruft sie laut. Sie drückt ihm förmlich die Hand. Nicht? Nun, dann ist also nichts im Wege. Sie dürfen nicht glauben, ich stehe so hoch über Ihnen, dass es aus diesem Grund sein sollte. Ich will Ihnen nicht verbergen, dass ich in vieler Hinsicht nicht so bin, wie ich sein sollte. Sie hörten heute Abend ja selbst, was Fräulein Kieland sagte. Sie haben vielleicht auch von anderen Leuten in der Stadt gehört, wie schlecht ich in mancher Beziehung bin. Also stehen Sie mit Ihrem reinen Gemüt und Ihren feinen kindlichen Gedanken unendlich hoch über mir, statt dass es umgekehrt wäre. Aber ich verspreche Ihnen, immer gut gegen Sie zu sein. Meine größte Freude wäre, Sie froh zu machen. Sie haben vielleicht ein wenig Angst davor, was die Stadt dazu sagen wird. Nun, erstens müsste sich die Stadt wohl darein finden, dass Sie meine Frau werden, sogar in der eigenen Kirche dieser Stadt, wenn Sie wollen. Und zweitens hat ja die Stadt ohne dies schon genug zu reden bekommen. Es ist doch kaum ganz unbemerkt geblieben, dass ich Sie schon ein paar Mal getroffen habe und dass ich heute Abend auf dem Basar mit Ihnen zusammen sein durfte. Also was das betrifft, wird es nicht viel schlimmer werden, als es bereits ist. Und mein Gott, was hat es denn auch zu sagen? Es kann Ihnen doch ganz und gar gleichgültig sein, was die Welt denkt. Sie weinen? Schmerzt es Sie, dass ich Sie heute Abend dem Gerede der Leute ausgesetzt habe? Nein, das ist es nicht. Was ist es denn? Sie antwortete nicht. Da fällt ihm etwas ein. Er fragt, finden Sie, dass ich schlimm gegen Sie bin? Vielleicht haben Sie den Eindruck bekommen, ich liege auf der Lauer und mache mir den Umstand, dass Sie einen Schluck Wein getrunken haben, zunutze, um Sie zu einem rascheren Nachgeben zu bringen. Weinen Sie deshalb? Nein, nein, wirklich nicht. Aber warum weinen Sie dann? Ich weiß nicht. Sie nehmen doch keinesfalls an, dass ich mit irgendwelchen Hintergedanken hier sitze. Bei Gott im Himmel, ich bin durch und durch ehrlich. Glauben Sie mir doch. Ich glaube Ihnen ja. Aber ich verstehe es nicht. Sie können es nicht wollen. Doch, er wollte es. Und während er Ihre kleine, schwache Hand in der seinen hält und der Regen gegen die Scheiben schlägt, erklärt er ihr alles. Er spricht sehr leise, passt sich ihrer Begriffswelt an und schwätzte dazwischen in der einfältigsten Kindersprache. Oh, Sie würden es schon fertig bringen. Sie würden fortreisen, weit fort, wer weiß wohin. Und Sie wollten sich wegschleichen, damit niemand wisse, wo Sie geblieben seien. Nicht wahr, das wollten Sie. Dann würden Sie eine kleine Hütte kaufen und einen Fleck Erde im Wald, in einem herrlichen Wald oder irgendwo anders. Das sollte dann Ihr Eigentum sein. Und Sie würden es Eden nennen. Und er wollte dort arbeiten. Oh, wie er arbeiten wollte. Aber manchmal könnte es sein, dass er ein wenig traurig würde. Das könnte vorkommen. Es könne ihm etwas einfallen, eine Erinnerung, irgendein bitteres Erlebnis, an das er vielleicht gerade denken müsste. Aber dann würde sie ein wenig Geduld mit ihm haben, nicht wahr? Ja, denn er würde es sie nicht allzu sehr merken lassen. Niemals, das wolle er versprechen. Er möchte dann nur in Frieden sitzen und allein mit seinen Gedanken sein dürfen. Oder er werde fortgehen, tiefer in den Wald und nach einiger Zeit wieder zurückkommen. Aber in ihrer Hütte sollte niemals ein hartes Wort fallen. Und sie würden sie mit den schönsten wilden Gewächsen und mit Moos und Steinen schmücken. Auf dem Boden wollten sie den Wacholder streuen, den er heimbrächte. Und an Weihnachten würden sie nie vergessen, den kleinen Vögeln eine Garbe aufzustellen. Und wie ihnen die Zeit vergehen sollte und wie glücklich sie sein wollten. Sie müssten immer zusammen sein, zusammen ein- und ausgehen und sich nicht trennen. Im Sommer könnten sie weite Spaziergänge machen und beobachten, wie Bäume und Gräser bebten und von Jahr zu Jahr wuchsen. Herrgott, wie gut sie auch Fremde und Wegfahrende aufnehmen wollten, die vielleicht vorbeikämen. Sie müssten sich einige Tiere halten, ein paar große, blanke Tiere, die ihnen aus den Händen fressen sollten. Und während er mit Spaten und Hacke die Erde bearbeitete, sollte sie die Tiere versorgen. Ja, antwortete Martha. Unwillkürlich sagte sie ja, und er hörte es. Er fuhr fort. Und dann wollten sie sich einen oder zwei Tage in der Woche freimachen, damit sie beide auf die Jagd oder zum Fischen gehen konnten. Alle beide, Hand in Hand. Sie im kurzen Kleid mit einem Gürtel um den Leib, er in Bluse und Spangenschuhen. Wie wollten sie singen und laut sprechen und rufen, dass es durch den ganzen Wald hallen würde? Aber nicht wahr, Hand in Hand. Doch, sagte sie wieder. Nach und nach wurde sie mitgerissen. Er stellte ihr das Ganze so klar vor, dachte an alles und hatte jede Kleinigkeit im Kopf. Er sprach sogar davon, dass es einen Ort zu finden gelte, wo eine Quelle wäre. Dafür wollte er schon sorgen. Für alles wollte er sorgen. Sie sollte nur Zutrauen zu ihm haben. Er hatte Kraft genug, den Platz für dieses Heim mitten im dicksten Wald auszuroden. Er hatte ein paar Fäuste, sie sah es ja selbst. Und lächelnd maß er ihre zarte Kinderhand mit der seinen. Sie fand sich darein, dass er mit ihr machte, was er wollte. Sie saß sogar still da, als er ihr die Wange streichelte, und sah ihn an. Dann fragte er sie offen, den Mund nahe ihrem Ohr, ob sie es nun wage und ob sie wolle. Und sie antwortete, ja. Eine gedankenvolle, träumerische Antwort, die sie nur flüsterte. Aber bald danach begann sie zu schwanken. Nein, wenn sie darüber nachdenke, so sei es doch nicht möglich. Wie konnte er das wollen? Was war sie? Und wieder überzeugte er sie davon, dass er es wolle, mit dem ganzen Willen, den er besitze. Sie sollte nicht Not leiden, selbst wenn es ihnen eine Zeit lang schlecht gehen würde. Er wollte für sie beide arbeiten. Sie dürfe keine Furcht haben. Eine ganze Stunde lang sprach er so und brach ihren Widerstand Stück für Stück. Zweimal wiederholte es sich in dieser Zeit, dass sie sich weigerte, die Hände vors Gesicht drückte und Nein, Nein rief, und doch gab sie ihm nach, forschte in seinen Zügen und begriff, dass es nicht nur ein Sieg des Augenblicks war, den er erringen wollte. In Gottes Namen denn, wenn er es so wollte. Sie war überwunden. Es half nichts, länger dagegen zu kämpfen. Schließlich gab sie ihm ihr Ja. Die Kerze, die auf eine leere Flasche gesteckt war, brannte herunter. Immer noch saßen sie, jedes auf seinem Stuhl, hielten einander bei den Händen und sprachen miteinander. Sie war ganz aufgelöst vor Erregung, hatte Tränen in den Augen, lächelte aber doch. Er sagte, um auf Minute zurückzukommen, ich bin sicher, er war eifersüchtig auf dem Bazar. Ja, antwortete sie, das war er vielleicht. Aber da hilft nun nichts. Nein, nicht wahr? Da hilft nun nichts. Höre, ich möchte dir heute Abend so gerne eine Freude machen. Was könnte das sein? Ich möchte, dass du vor Entzücken über irgendetwas die Hände gegen die Brust drücken müsstest. Sag mir etwas, verlange, was du willst. Ach, du bist so gut, du kleine Freundin. Du bittest niemand um irgendetwas. Martha, merke dir, was ich jetzt sage. Ich will dich beschützen. Ich will versuchen, deine Wünsche zu erraten und bis zu meiner letzten Stunde besorgt um dich sein. Denke daran, willst du? Es soll nie so weit kommen, dass du sagen könntest, ich hätte mein Versprechen vergessen. Es war 4 Uhr. Sie standen auf. Martha trat einen Schritt auf ihn zu, und er nahm sie an seine Brust. Sie legte die Arme um seinen Hals, und so blieben sie eine Weile stehen. Ihr angstvolles, reines Nonnenherz klopfte gewaltsam gegen seine Hand. Er fühlte es und strich ihr beruhigend über das Haar. Sie waren einig. Sie begann zu sprechen. »Ich werde die ganze Nacht wach liegen und denken. Vielleicht treffe ich dich morgen, wenn du willst.« »Ja, morgen. Doch, ich will. Wann morgen? Darf ich um 8 Uhr kommen?« »Ja, möchtest du, dass ich das gleiche Kleid anhabe?« Diese rührende Frage, ihr bebender Mund, die beiden offenen Augen, die zu ihm aufblickten, ergriffen ihn, drangen ihm ins Herz. Er antwortete, »Liebes, süßes Kind, wie du willst, wie gut du bist. Nein, du darfst heute Nacht nicht wach liegen. Denke an mich und sage gute Nacht und schlafe. Du fürchtest dich doch nicht hier allein. Nein, jetzt wirst du nass, wenn du heimgehst.« Auch daran, dass er nass werden würde, dachte sie. »Sei fröhlich und schlafe gut«, sagte er. Als er schon in den Gang hinausgekommen war, fiel ihm noch etwas ein. Er wandte sich zu ihr um und sagte, »Noch etwas habe ich vergessen. Ich bin kein reicher Mann. Hast du vielleicht geglaubt, ich sei reich?« »Das weiß ich nicht«, antwortete sie und schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin nicht reich, aber wir werden uns ein Haus kaufen können. Und was wir sonst noch brauchen, so reich bin ich schon. Und dann, wenn es an der Zeit ist, werde ich für alles sorgen. Du bist nicht enttäuscht, weil ich nicht reich bin, nicht wahr?« Sie sagte nein und ergriff seine Hände, die sie noch einmal drückte. Schließlich bat er sie, die Tür gut hinter ihm zu verschließen und trat auf die Straße. Es regnete in Strömen und war sehr dunkel. Er ging nicht heim ins Hotel, sondern schlug den Weg zum Pfarrhofswald ein. Er ging eine Viertelstunde lang, und da die Dunkelheit sehr dicht war, konnte er nur schwer etwas unterscheiden. Endlich verlangsamte er seine Schritte, wich vom Weg ab und tastete sich zu einem großen Baum hin. Es war eine Espe. Hier blieb er stehen. Der Wind rauscht über den Wald, der Regen strömt weiter, sonst ist alles um ihn her tot und still. Er flüstert ein paar Worte vor sich hin, einen Namen, schweigt und sagt wieder Dagny. Aufrecht steht er neben dem Baum und wiederholt es. Nach einer Weile spricht er lauter, spricht mit hörbarer Stimme und sagt Dagny. Sie hatte ihn heute Abend beleidigt, hatte ihre ganze Verachtung über sein Haupt ausgeschüttet. Er fühlt noch jedes Wort, das sie herausgeschleudert hatte in seiner Brust. Und auch steht er hier und spricht von ihr. Er kniet neben dem Baum nieder, nimmt sein Taschenmesser heraus und schneidet im Dunkeln ihren Namen in den Stamm. Er arbeitet mehrere Minuten lang daran, tastet sich vorwärts, schneidet und tastet wieder, bis er fertig ist. Während der ganzen Zeit, in der er arbeitete, hatte er die Mütze abgelegt. Als er wieder auf den Weg kam, blieb er stehen, besann sich einen Augenblick und kehrte wieder um. Von neuem tastet er sich bis zu dem Baum hin, fühlt mit den Fingern über den Stamm und findet die Buchstaben wieder. Zum zweiten Mal kniet er nieder, beugt sich vor und küsst diesen Namen, diese Buchstaben. Als solle er sie nie mehr sehen, steht endlich auf und geht rasch fort. Es war 5 Uhr, als er in das Hotel kam.